Wohin mit meinem Kopf? Wohin mit meinem Herz? Wohin mit den Gedanken? Sind sie wirklich frei? Wohin mit meinem Leben? Wohin führt mich mein Weg? Wohin soll ich bloß gehen? Allein oder zu zweit? Ganz weit, ganz weit, ganz weit weg von hier. Ganz weit, ganz weit, ganz weit weg von dir. Wofür soll ich kämpfen und wofür soll ich stehen? Wonach soll ich suchen in einer Welt ohne Ideen? Wem kann ich vertrauen, mit wem mein Leben teilen? Worauf kann ich noch bauen, bleib ich allein oder noch stehen? Dann will ich wieder weit, ganz weit, ganz weit weg von hier. Ganz weit, ganz weit, ganz weit weg von dir. Wofür morgens aufstehen, wofür zur Arbeit gehen? Woran mich festhalten, es bleibt ja doch nichts davon bestehen. Und sag mir, wofür soll ich kämpfen? Ihr sagt mir, wofür soll ich stehen? Und wonach soll ich suchen in einer Welt ohne Ideen? Bitte nimm mich mit, nimm mich mit, nimm mich mit zu dir nach Haus. Nimm mich dort auf, halt mich fest und wirf mich dann irgendwann wieder raus. Dann will ich wieder weit, ganz weit, ganz weit weg von hier. Ganz weit, ganz weit, ganz weit weg von dir. Doch bitte nimm mich mit, nimm mich mit, nimm mich mit zu dir nach Haus. Mich all auf, halt mich fest und wirf mich dann irgendwann wieder raus. Doch bitte nimm mich mit, nimm mich mit, nimm mich mit zu dir nach Haus. Nimm mich all auf, halt mich fest und wirf mich dann irgendwann wieder raus.